Alright, let's continue. Okay, machen wir weiter. So we have to really be convinced about God's nature. Wir müssen also wirklich von der Natur Gottes überzeugt sein. So many people, so viele Menschen, have tried to find a way to live by real faith. Versuchen einen Weg zu finden, um aus wahrem Glauben zu leben. And if you have followed me a little bit, und wenn du mir schon seit einiger Zeit folgst, know that I believe a life of faith is the only way to live life. Weißt du, dass ich glaube, dass ein Leben im Glauben der einzige Weg ist, das Leben zu leben? But let me tell you something. Aber lass mich dir eines sagen. I don't believe it is really possible. Glaube nicht, dass es wirklich möglich ist, to live a true life of faith, ein echtes Glaubensleben zu führen, that is not based on my relationship with God. Das nicht auf einer Beziehung zu Gott aufbaut. Think about it. Denk darüber nach. When Debbie teaches about faith, wenn Debbie über den Glauben lehrt, which she does very well, was sie sehr gut macht, she had to teach our Brazilian Kids Care coordinators on faith. Sie hat unsere Brazilian Kids Care Koordinatoren zum Thema Glauben gelehrt. In an online meeting. Und zwar in einem Online-Meeting. And I asked the supervisor to send me the link because I wanted to be in that meeting. Und ich bat den Verantwortlichen, mir den Link zu senden, weil ich bei dem Treffen dabei sein wollte. And it was so good that I said to Debbie, "Can I teach the stuff that you taught, please?" Und es war so gut, dass ich Debbie fragte, "Darf ich bitte den Stoff lehren, den du gelehrt hast?" Ich fragte sie, ja. But in the teaching, Debbie said something that I thought was quite interesting. Doch während sie lehrte, sagte Debbie etwas, was ich sehr interessant fand. And she said, "When I think about faith," sie sagte, wenn ich über Glauben nachdenke, "I like to think about trust." Denke ich am liebsten an Vertrauen. Just trust God. Einfach Gott vertrauen. Just trust him. Vertraue ihm einfach. And you know, when she said that, I thought. Als sie das sagte, dachte ich. This is such an important aspect. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. You will never trust somebody. Du wirst nie jemandem mehr vertrauen. More than you know these people. Als dass du diese Menschen kennst. Never. Niemals. Do you know? Weißt du? If I would say to Daniel right now. Wenn ich jetzt zu Daniel sagen würde. Daniel, I have to tell you something. Daniel, ich muss dir etwas sagen. You are fired. Du bist gefeuert. If I would say, Daniel, I am done with you. Wenn ich sagen würde, Daniel, ich bin fertig mit dir. You are fired. Du bist gefeuert. No more job. Du hast keinen Job mehr. I can guarantee you, Daniel would just laugh and not even care. Garantiere ich dir, dass Daniel nur lachen würde und es ihn nicht einmal interessieren würde. Because Daniel would probably think something like this. Denn Daniel würde wahrscheinlich so etwas Ähnliches denken wie. Sleep very good last night. Ja, ja, er hat letzte Nacht nicht besonders gut geschlafen. Probably gonna put a lot of money in my account so that I can live fine in the next 10 years. Er wird wahrscheinlich eine Menge Geld auf mein Konto überweisen, von dem ich die nächsten 10 Jahre leben kann. He's gonna take good care of me. Er wird sich gut um mich kümmern. You know, I should tell this story. Can I? Weißt du, ich sollte diese Geschichte erzählen. Darf ich das? A few years ago, vor ein paar Jahren, when Daniel still lived with us, als Daniel noch bei uns wohnte, we were sitting in our living room. Saßen wir in unserem Wohnzimmer. Cool. And we were just like goofing around. We're just like playing around like little kids. Und wir haben einfach nur herumgealbert. Wir spielten einfach wie kleine Kinder. Daniel didn't know that I was secretly filming this. Daniel wusste nicht, dass ich das heimlich filmte. You know, and I said to Daniel, Daniel. Ich sagte zu Daniel. Daniel. You know, I'm just going to give you a lot of money for your hard work and everything you do here with me. Ich werde dir einen Haufen Geld geben für deine harte Arbeit und alles, was du hier zusammen mit mir machst. What are you going to do with the money? Und ich fragte, was würdest du mit dem Geld machen? All this was being filmed secretly. All das wurde heimlich gefilmt. And then Daniel said. Da sagte Daniel. You know what? I think I'm just going to take all your money and go to Ibiza. Weißt du was? Ich denke, ich würde einfach dein ganzes Geld nehmen und nach Ibiza gehen. And I'm gonna just stop working with you. Ich würde aufhören, mit dir zu arbeiten. And I said, what are you gonna do in Ibiza? Und ich sagte, was würdest du auf Ibiza machen? Oh, you know, alcohol, girls. Oh, du weißt schon, Alkohol, Mädchen, Partys. That was before he was married. Das war, bevor er verheiratet war. You know, I just live the party life. Ich werde ein Partyleben führen. I said, and when all the money's gone, what are you going to do then? Ich sagte, und wenn das ganze Geld weg ist, was machst du dann? Oh, he said, I'll just come back to you. Oh, sagt er, ich komme einfach zu dir zurück. And I said, and you think I would hire you again? Ich sagte, und du glaubst, ich stell dich wieder ein? And he said, of course you would. Er sagte, natürlich würdest du das. I just come back to you, I would say, I've blown all the money, everything is gone, I need a job. Ich komme einfach zu dir zurück und sage, ich habe das ganze Geld verpulvert, alles ist weg, ich brauche einen Job. And he said, and I know you would take me back in. Er sagte, ich weiß, du würdest mich wieder einstellen. And then later I showed him the video. Später zeigte ich ihm dann das Video. I still have that video. Ich habe das Video immer noch. It's my secret weapon against Daniel. Es ist meine Geheimwaffe gegen Daniel. If Daniel ever says I'm gonna quit my job, wenn Daniel jemals sagt, ich kündige meinen Job, I will say I have a video. Werde ich sagen, ich habe ein Video. And I have a lot of followers on Instagram. Und ich habe eine Menge Follower auf Instagram. I'm gonna post it. Ich werde es posten. That's a joke, people, okay? Das ist ein Scherz, Leute, okay? Actually, that video is not a joke. We really have that. Das Video ist kein Scherz, das habe ich wirklich. But you know, here is the truth I want you to understand. Ich möchte, dass du folgende Wahrheit verstehst. How does Daniel trust me so much? Warum vertraut Daniel mir so sehr? Because he knows me. Weil er mich kennt. He knows me so well. Er kennt mich so gut. He knows I would never do anything to harm him, no matter what he would do against me. Er weiß, dass ich nie etwas tun würde, was ihm schaden könnte, egal was er mir antäte. Er weiß, dass wenn ich ihm mein Wort gebe, ich es auch halten werde. Er weiß, wenn er alles verlieren würde, gehört alles, was ich habe, auch ihm. Für Daniel ist es überhaupt nicht schwer, mir zu vertrauen. So many Christians have tried to find all the right techniques for faith, but don't know how good God is. So viele Christen versuchen, alle richtigen Techniken für den Glauben zu finden, aber sie wissen nicht, wie gut Gott ist. And then we try to find where did it go wrong. Und dann versuchen wir herauszufinden, wo es falsch gelaufen ist. What do I do, need to do right to believe more? Was muss ich richtig machen, um mehr zu glauben? And then people try to figure out how can I get a stronger faith. Dann versuchen die Menschen herauszufinden, wie sie einen stärkeren Glauben bekommen können. Reinhard, teach me. Reinhard, lehre mich. While all these things are true. Alle diese Dinge sind wahr. What I recorded in my faith course is true. Was ich in meinem Glaubenskurs aufgezeichnet habe, ist wahr. But the basis is, if you don't know God, faith will always be complicated for you. Doch die Grundlage ist, wenn du Gott nicht kennst, wird der Glaube für dich immer kompliziert sein. It was in 1983. Es war in 1983. I started a youth work in Great Britain, in England. Ich begann eine Jugendarbeit in Großbritannien, in England. And I read a verse. Ich las einen Vers from a book that I never liked, a book in the Bible that I never liked. Aus einem Buch in der Bibel, das ich nie mochte. And when I go to heaven one day, I'm going to ask God why he put it in the Bible. Und wenn ich eines Tages in den Himmel komme, werde ich Gott fragen, warum er es in die Bibel gepackt hat. Debbie used to love so much. Es ist ein Buch, das Debbie früher so sehr geliebt hat. It's called the Book of Job. Es ist das Buch Hiob. It's like anyhow. I read the book of Job. Es ist wie auch immer. Ich habe das Buch Hiob gelesen. Und ich las eine Aussage. That I said to the Lord. Und ich sagte zum Herrn. This is what I want to experience. Genau das möchte ich erleben. And here is what Job says. Hiob sagt Folgendes. Even though you slay me, yet will I still trust you. Obwohl du mich schlägst, will ich dir immer noch vertrauen. And I said, God, I want to be a man with such a hard conviction. Und ich sagte Gott, ich möchte ein Mensch mit einer solchen Überzeugung im Herzen sein. That even though I believe that you do everything bad against me, I still totally trust you. Dass ich, obwohl ich glaube, dass du mir alles Böse antust, dir trotzdem voll und ganz vertraue. Now I know in Job there's a lot of garbage. Ich weiß, dass es in Hiob eine Menge Müll zu lesen gibt. And I mean that. Und ich meine das auch so. The first 37 chapters, Job and his friends are saying a lot of things that is very wrong. In den ersten 37 Kapiteln sagen Hiob und seine Freunde eine Menge Dinge, die völlig falsch sind. And God even rebukes them. Und Gott tadelt sie sogar. And they repent and they say, okay, God, sorry, yeah, we said a lot of garbage. Sie tun Buße und sagen, okay, Gott, das tut uns leid. Wir haben eine Menge Müll geredet. But I've learned in my walk with God, aber auf meinem Weg mit Gott habe ich gelernt, that you will never be a real man or woman of faith if you don't know God. Dass du niemals ein echter Mann oder eine echte Frau des Glaubens sein wirst, wenn du Gott nicht kennst. If you don't know God. Wenn du Gott nicht kennst. And by not knowing God, I mean not really knowing his character and nature. Und mit Gott nicht kennen, meine ich seinen Charakter und sein Wesen nicht wirklich zu kennen. Because a lot of religious people, they also know God, but they know the wrong God. Denn viele religiöse Menschen kennen zwar Gott, aber sie kennen den falschen Gott. Do you know one of the most amazing turnarounds in my own life? Eine der erstaunlichsten Wendungen in meinem persönlichen Leben. Regarding trusting God for the finances in Brazilian Kids Care. In Bezug auf Gott zu vertrauen, was die Finanzen von Brazilian Kids Care angeht. It came when God opened my eyes to the truth of Psalm 68, verse 10. Die Wende kam, als Gott mir die Augen für die Wahrheit vom Psalm 68, Vers 10 öffnete. There it says. Dort heißt es. Out of his goodness. Aus seiner Güte. He provides for the poor. Sorgt er für die Armen. And God said to me, und Gott sagte zu mir, Reinhard, I never want you to come to me and believe me to provide for the poor children because they are poor. Reinhard, ich will nicht, dass du je zu mir kommst und glaubst, ich würde für die Armen sorgen, weil sie arm sind. I am not motivated by the poverty of the people. Ich bin nicht durch die Armut der Menschen motiviert. I'm motivated by my own goodness. Ich bin durch meine eigene Güte motiviert. And since I'm always good, und da ich immer gut bin, there will never be a lack of finances for taking care of these poor children. Wird es nie an Geld mangeln, um die armen Kinder zu versorgen. Do you know, this brought such an incredible release to my heart. Das hat mein Herz unglaublich erleichtert und befreit. Why? Warum? Because when we need to build a new daycare center or need to build a new whatever orphanage, weil wenn wir eine neue Kindertagesstätte oder ein neues Waisenhaus bauen, the only thing I need to do, ist das einzige, was ich tun muss. I just need to close my eyes and say, ich muss nur meine Augen schließen und sagen, he's so good, he's so good. Er ist so gut, er ist so gut, er ist so gut. He's so good that he cannot even not care for the poor children. He can't do that. Even if he wanted to, God couldn't. Er ist so gut, dass er gar nicht kann, sich nicht um die mittellosen Kinder zu kümmern. Das kann er nicht tun. Selbst wenn er es wollte, könnte Gott es nicht. Look, I'm going to tell you something. Ich sage dir jetzt etwas. At this moment, in diesem Moment, we need approximately, brauchen wir ungefähr 5.5 million crowns every single month. 220.000 Euro jeden einzelnen Monat. Every month. Jeden Monat. And I'm so at peace. Und ich habe so einen Frieden. I've never stayed 1 minute awake worrying about the provision for the kids. Ich habe noch nie auch nur eine Minute wachgelegen und mir Sorgen darüber gemacht, wie wir die Kinder versorgen können. Aber weißt du was? If I would not be so sure how good God is. Wenn ich mir nicht so sicher wäre, dass Gott so gut ist. It would be a permanent struggle of faith to believe for this provision. Wäre es ein ständiger Kampf des Glaubens für diese Versorgung zu glauben. Once understood that God is motivated by his own nature to provide for the children. Als ich verstand, dass Gott durch sein eigenes Wesen motiviert ist, für die Kinder zu sorgen. This has made it so easy to believe. Fiel es mir so leicht zu glauben. Because God is so good. Weil Gott so gut ist. I'm not sure if I can even express to you how serious this is. Ich bin mir nicht sicher, ob ich euch überhaupt vermitteln kann, wie ernst das ist. How serious it is that we must do everything to have a conviction in our heart about the goodness of God. Wie ernst es ist, dass wir alles tun müssen, um unser Herz von der Güte Gottes zu überzeugen. Let me explain something to you from the Hebrew culture. Ich möchte euch etwas aus der hebräischen Kultur erklären. In the Hebrew culture, names always express character. In der hebräischen Kultur drücken die Namen immer den Charakter aus. They express the nature. Sie sind Ausdruck ihrer Natur. Do you know how many times? Weißt du, wie oft? Only in the Old Testament. Allein im Alten Testament. The names of God are mentioned. Die Namen Gottes erwähnt werden. There's something for you, Daniel. Hier ist etwas für dich, Daniel. The Old Testament alone mentions the names of God 6,824 times. Allein im Alten Testament werden die Namen Gottes 6,824 Mal erwähnt. 6,824 times the Old Testament talks about God's names. 6,824 Mal spricht das Alte Testament über die Namen Gottes. Think with me, my friend. Denk mit mir nach, mein Freund. God's names define his nature, define who he is. Gottes Namen definieren sein Wesen, definieren, wer er ist. God will never, never, jamais, you say in Portuguese, which I love so much. God will never, ever, ever act against his name. Gott wird niemals, niemals, jamais, sagen wir im Portugiesischen, das ich so sehr liebe. Gott wird nie, nie, nie gegen seinen Namen handeln. So, how can you even believe in your heart? Wieso glaubst du überhaupt in deinem Herzen, that you have to do anything for your own provision? Dass du etwas für deine eigene Versorgung tun musst. You know why? Weißt du wieso? Because you don't know God. Weil du Gott nicht kennst. That's the only reason. Das ist der einzige Grund. Jehovah Jireh means the Lord that provides. Jehovah Jireh heißt der Herr, der versorgt. The moment God says, well, you figure out your own provision. Just work hard if you want more. God is acting against his own name. He couldn't do that. Sobald Gott sagt, nun, du musst selbst für deine Versorgung sorgen. Arbeite hart, wenn du mehr willst. Dann handelt Gott gegen seinen eigenen Namen. Das kann er nicht tun. Let me challenge you a little bit today. I hope I can challenge you a lot. Lass mich dich heute ein wenig herausfordern. Ich hoffe, ich kann euch sehr herausfordern. We base whole theologies on Job and ignore the name of God. Wir gründen ganze Theologien auf Hiob und ignorieren den Namen Gottes. The Lord has given and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. And that's what we base theology on. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Gesegnet sei der Name des Herrn. Das ist es, worauf wir unsere Theologie gründen. And while we do that, we ignore Jehovah Jireh, the Lord that always provides. Und während wir das tun, ignorieren wir Jehovah Jireh, den Herrn, der immer versorgt. So we create our own names. Also erfinden wir unsere eigenen Namen. Change Jehovah Jireh to Jehovah who takes away. Wir ändern Jehovah Jireh in Jehovah, der wegnimmt. We change Jehovah Jireh to Jehovah who keeps me in lack. Wir ändern Jehovah Jireh in Jehovah, der meinen Mangel aufrechterhält. And if you carefully study the names of God, wenn du die Namen Gottes genau studierst, it's not even so hard. The only thing you have to do is study 6,824 Bible verses. Ist das gar nicht so schwer? Das Einzige, was du tun musst, ist 6,824 Bibelverse zu studieren. See, you can do that. Siehst du? Du schaffst das. But think. Aber denk mal nach. If you just start to take whatever, take 20 or 30 names of God. Wenn du einfach anfängst, was auch immer, nimm 20 oder 30 Namen Gottes. And start to spend time in your heart to meditate. Und fange an, Zeit in deinem Herzen zu verbringen. Beginne zu meditieren. That this is his character, this is his nature, and God always acts in accordance with his nature. Das ist sein Charakter, das ist sein Wesen und dass Gott immer in Übereinstimmung mit seinem Wesen handelt. Look at Exodus chapter 17 verse 15. Schau dir 2. Mose Kapitel 17 Vers 15 an. And Moses built an altar and called its name The Lord is my banner, which is Jehovah Nissi. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn Der Herr ist mein Banner. Das ist Jehovah Nissi. What does that name mean? Was bedeutet dieser Name? The banner was the flag that you put on the ground when you've conquered and won the victory. Das Banner war die Fahne, die man auf das Land stellte, das man erobert und den Sieg errungen hat. If you really grasp that God is your victory, that's his name. Wenn du wirklich begreifst, dass Gott dein Sieg ist, denn das ist sein Name. Never again in your life are you afraid of failing. Never again. Wirst du nie wieder in deinem Leben Angst haben zu versagen. Nie wieder. Never. Nie wieder. You know, I can't fail because God is my victory, and if he is my victory, he's not going to let me fail. Ich kann nicht versagen, denn Gott ist mein Sieg, und wenn er mein Sieg ist, wird er mich nicht scheitern lassen. If 1,000 fall to my side and 10,000 to my right, it's okay, because Jehovah is Nissi. Wenn 1,000 zu meiner Seite fallen und 1,000 zu meiner Rechten, es ist okay, weil er Jehovah Nissi ist. But you know, we think that God leads us in the wilderness and there he tests us and messes up our lives. Wir denken, dass Gott uns in die Wüste führt, uns dort prüft und unser Leben durcheinander bringt. The things we blame God for is unbelievable. Es ist unfassbar, wofür wir alles Gott die Schuld geben. We make so much mess and then we blame God for the mess. Wir richten so viel Chaos an und dann geben wir Gott die Schuld dafür. Jehovah Nissi cannot lead you into defeat because then he would act against his name. Jehovah Nissi kann dich nicht in eine Niederlage führen, denn dann würde er gegen seinen Namen handeln. You can't attribute that to him. Das kannst du ihm nicht zuschreiben. It's not his nature. Das liegt nicht in seiner Natur. Look at Psalms chapter 23 verse 1. Schau dir Psalm 23 Vers 1 an. Here is the beautiful name Jehovah Ra, or Yahweh Ra if you prefer. Hier steht der schöne Name Jehovah Ra oder Yahweh Ra, wenn dir das lieber ist. The Lord is my shepherd, I shall not lack anything. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Look at this. Schau dir das an. The moment God leads you into lack, he is acting against his own nature. He can't do that. In dem Moment, in dem Gott dich in den Mangel führt, handelt er gegen seine eigene Natur. Das kann er nicht. If you really understand this, and I hope you can grasp it. Wenn du das wirklich verstehst und ich hoffe, du kannst es begreifen. That religion is always trying to make you believe that God is different than he really is. Just get this. Dass die Religion immer versucht, dich glauben zu lassen, dass Gott anders ist, als er wirklich ist. Versteh das. Yahweh, Ra and lack don't match. These two Yahweh, Ra und Mangel passen nicht zusammen. Diese beiden sind nicht deckungsgleich. So lack cannot have anything to do with God. Also kann der Mangel nichts mit Gott zu tun haben. You know, just think. Denk einfach mal nach. Jesus didn't need a lot of money to feed thousands of people. He just needed to trust God. Jesus brauchte nicht viel Geld, um Tausende von Menschen zu speisen. Er musste nur Gott vertrauen. John chapter 6. Johannes Kapitel 6. Thousands and thousands of people. Tausende und Abertausende von Menschen. And no food. Und kein Essen. Jesus didn't need anything. He just needed to trust that the Father takes care. Jesus brauchte nichts. Er musste nur darauf vertrauen, dass der Vater für alles sorgt. And there the name of God was manifest. Yahweh Ra. Nobody shall lack when he's around. Da wurde der Name Gottes offenbart. Yahweh Ra. Niemandem soll es an etwas fehlen, wenn er in der Nähe ist. Most of us know Exodus chapter 15 verse 26. Die meisten von uns kennen 2. Mose Kapitel 15 Vers 26. Yahweh Rapha. Yahweh Rapha. The Lord that heals. Der Herr, der heilt. If God would ever make you sick, God would not be the God of the Bible anymore. Wenn Gott dich jemals krank machen würde, wäre Gott nicht mehr der Gott der Bibel. Because God's nature reveals God's name. Denn Gottes Wesen offenbart Gottes Namen. And if his own name and God says, I am Yahweh Ra, God gave himself this name. Und wenn sein eigener Name und Gott sagt, ich bin Yahweh Rapha, Gott selbst gab sich diesen Namen, shows that God is completely against sickness. Das zeigt, dass Gott absolut gegen Krankheit ist. To believe that God makes people sick, zu glauben, dass Gott die Menschen krank macht, is to believe that when you go to the doctor, ist so, als würdest du glauben, dass wenn du zum Arzt gehst, the doctor is going to give you a medication that will cause cancer and the doctor knows it and he's going to have fun doing it. Der Arzt, der ein Medikament gibt, das Krebs verursacht, der Arzt dies weiß und Spaß daran hat, es dir zu verschreiben. He's having fun doing it. Es macht ihm Spaß, das zu tun. That doctor would be imprisoned. Dieser Arzt käme ins Gefängnis. But yet we attribute these things to God. Und doch schreiben wir Gott diese Dinge zu. We believe that Yahweh Rapha makes people sick. Wir glauben, dass Yahweh Rapha die Menschen krank macht. How can he make people sick when his very name is describing his very nature? Wie kann er die Menschen krank machen, wenn schon sein Name seine eigene Natur beschreibt? But because we've been so unsure about his nature, we find it so hard to believe for miracles. Aber weil wir uns so unsicher darüber sind, was sein Wesen ist, fällt es uns so schwer, an Wunder zu glauben. Look at Judges chapter 6 verse 24. Schau dir Richter 6 Vers 24 an. And guys, these are only very few of God's name. Und Leute, das sind nur sehr wenige der Namen Gottes. Judges chapter 6 verse 24. Richter 6 Vers 24. So Gideon built an altar there to the Lord and he called it The Lord is Peace. Gideon baute dort einen Altar für den Herrn und er nannte ihn Der Herr ist Frieden. Yahweh Shalom. Yahweh Shalom. Do you know, the word shalom in Hebrew has a very deep meaning. Das hebräische Wort Shalom hat eine sehr tiefe Bedeutung. I mean, it's a very, very deep word. Ich meine, es ist ein sehr tiefsinniges Wort. The word includes prosperity. Das Wort schließt Wohlstand ein. The word includes health. Das Wort schließt Gesundheit ein. The word includes victory over your enemies. Das Wort beinhaltet den Sieg über deine Feinde. It's a word that basically describes the most incredible and perfect life. Es ist ein Wort, das im Grunde das unfassbarste und perfekteste Leben beschreibt. And it's his name. Und das ist sein Name. So the God of peace can never bring confusion to you. Der Gott des Friedens kann dich also niemals in Verwirrung stürzen. The moment he does, he's acting against his own very nature, and God doesn't do that. In dem Moment, in dem er das tut, handelt er gegen sein eigenes Wesen, und das macht Gott nicht. Let me encourage you by something. Ich möchte dich durch etwas ermutigen. Every promise of God, jedes Versprechen oder jede Verheißung Gottes, backed up by God's character, by his nature, wird durch Gottes Charakter, durch sein Wesen untermauert. Look what mistake we have made. Schau, welchen Fehler wir machen. We want one more promise. Wir wollen eine weitere Verheißung. And believe that will fix our problems. Und glauben, dass dies unser Problem lösen wird. While we haven't spent time getting to know his character. Dabei nehmen wir uns nicht die Zeit, seinen Charakter kennenzulernen. Let me say that again. Lass mich das nochmal sagen. We want one more promise from God. Wir wollen ein weiteres Versprechen von Gott and believe that fixes our problems, und glauben, dass dies unsere Probleme löst, while we have not spent time getting to know his character. Während wir keine Zeit damit verbringen, seinen Charakter kennenzulernen. In the crisis, in der Krise, you're going to doubt the promise if you're not convinced of his character. Wirst du an dem Versprechen zweifeln, wenn du nicht von seinem Charakter überzeugt bist. I can tell you that. Das kann ich dir sagen. If your faith is tested, wenn dein Glaube auf die Probe gestellt wird, and if you're going through a really serious crisis, und wenn du eine wirklich schwere Krise durchmachst, the promise will only carry you through if you believe his character. Wird dich die Verheißung nur durchtragen, wenn du an seinen Charakter glaubst. If you are not sure of his character, wenn du dir seines Charakters nicht sicher bist, you will also doubt his promise in the crisis. Wirst du auch in der Krise an seinem Versprechen zweifeln. And this is why it is so vital, my dear friends. Und deshalb ist es so lebenswichtig, meine lieben Freunde, place where you will never doubt, dass ihr an den Punkt kommt, an dem ihr niemals zweifelt. That God is only good and there is absolutely nothing in his nature that is not perfectly good. Dass Gott nur gut ist und es in seiner Natur absolut nichts gibt, was nicht vollkommen ist. Nothing. Nichts. Because once you are so convinced of his goodness, denn wenn du erst einmal so überzeugt von seiner Güte bist, and you walk through this difficult testing of your faith, und du durch diese schwierige Glaubensprüfung gehst, and it looks like the promise is not happening, und es so aussieht, als würde die Verheißung nicht eintreten, your heart will begin to sing, God, I know you are so good, everything is gonna be all right. Wird dein Herz anfangen zu singen, Gott, ich weiß, du bist so gut, alles wird gut werden. You know, we Christians, we are so hung up on listening to worship music. Wir Christen sind so versessen darauf, Anbetungsmusik zu hören. And some of the worship music we listen to is so bad. Und einige der Anbetungslieder sind so schlecht. You know, I hope you don't sing them here in Czech Republic. Yeah. Ich hoffe, ihr singt sie nicht hier in der Tschechischen Republik. But there is a song in English, you know, he gives and takes away, blessed be. You have that in Czech? Es gibt ein Lied auf Englisch, er gibt und nimmt weg, gelobt sei der Name des Herrn. Habt ihr das auf Tschechisch? Don't sing that. Oh, arme Leute, singt das nicht. Not the word of God, it's the word of a confused Job. Das ist nicht das Wort Gottes, es ist das Wort eines verwirrten Hiob. It's a very confused Job that said that. Es ist ein sehr verwirrter Hiob, der das gesagt hat. Don't sing songs like this. Singt solche Lieder nicht. It's much better to sing songs on Sunday morning in your church that Bobby McFerrin wrote. Es ist viel besser, am Sonntagmorgen Lieder in der Gemeinde zu singen, die Bobby McFerrin geschrieben hat. Bobby McFerrin. Don't worry, be happy. Mach dir keine Sorgen, sei glücklich. Das ist viel besser. Stimmst du mir nicht zu? Dieses Lied ist viel erbaulicher als er gibt und nimmt weg. Ja, or what the Beatles wrote, all you need is love. Ja, oder was die Beatles geschrieben haben, alles was du brauchst ist Liebe. Oh ja, Jesus, du liebst mich so sehr, danke. Ich denke, ich sollte ein Lobpreisleiter werden. Together with Daniel. Und zusammen mit Daniel. We would sing some good songs. Wir würden ein paar gute Lieder singen. But guys, I'm honestly very serious. Aber Leute, ich meine es wirklich sehr ernst. Think how many songs we've sang that question the character of God. Denkt daran, wie viele Lieder wir schon gesungen haben, die den Charakter Gottes in Frage stellen. We really have to be careful and guard our hearts. Wir müssen wirklich achtsam sein und unsere Herzen schützen. That we do whatever it takes. Dass wir alles tun, was nötig ist. But one thing we will never allow our hearts to go to, and that's to doubt that God is good and only good and nothing but perfectly good. Aber eins unserem Herzen niemals erlauben, und zwar daran zu zweifeln, dass Gott gut, nur gut und nichts anderes als vollkommen gut ist. How do we reconcile the Old Testament God with the God of love? Wie bringen wir den Gott des Alten Testaments mit dem Gott der Liebe in Einklang? That's a question I would like to help you understand. Das ist eine Frage, die ich dir hoffentlich zu verstehen helfen kann. Here in my notes I wrote. In meinen Notizen habe ich Folgendes geschrieben. Is God schizophrenic? Ist Gott schizophren? Well, nun. Look what I wrote here in my notes. Schau, was ich hier notiert habe. In one scripture. In einer Bibelstelle. Which is Numbers chapter 15, 32 to 35. Nämlich in 4. Mose Kapitel 15, 32 bis 35. God commands death by stoning. Befiehlt Gott den Tod durch Steinigung. For picking up sticks for firewood on the Sabbath. Wenn man am Sabbat Stöcke für Feuerholz sammelt. So God wrote in the Bible. Gott hat also in der Bibel geschrieben. If on the Sabbath day. Wenn du am Sabbat. You pick up some wooden sticks. Ein paar Holzstöcke aufhebst. To make a fire, to bake your bread because you're hungry. Um Feuer zu machen oder Brot zu backen, weil du hungrig bist. You have to be killed. Musst du getötet werden. And then comes a guy, his name is Jesus. Dann kommt ein Mann, sein Name ist Jesus. And Jesus claims to be the son of the God who said you've got to kill the guy who picked up sticks. Jesus behauptet, er sei der Sohn Gottes, der gesagt hat, dass man denjenigen, der Feuerholz sammelt, töten muss. And then they bring a woman to him. Dann bringen sie eine Frau zu ihm. And then they say this woman has been caught in adultery. Und sie sagen, diese Frau ist beim Ehebruch ertappt worden. And the God whom you claim is your father. Und der Gott, von dem du sagst, er sei sein Vater, has written into the Bible. Hat in die Bibel geschrieben. Into the Torah. In die Tora. Into the book that we go by. In das Buch, nach dem wir uns richten. That woman now needs to be killed. Dass diese Frau nun getötet werden muss. Your dad said that. Dein Vater hat das gesagt. He's the guy that you claim to be your dad. Zumindest der Kerl, von dem du behauptest, dass er dein Vater ist. And Jesus looks at her. Und Jesus schaut sie an. Knowing the law very well. Er kannte das Gesetz sehr gut. Because Jesus was a rabbi. Denn Jesus war ein Rabbiner. Jesus studied the Jewish law since he was 12 years old. Jesus studierte das jüdische Gesetz, seit er 12 Jahre alt war. Jesus said, well, actually, let's do it like this. Und Jesus sagte, naja, eigentlich sollten wir es so machen. The only one who has never sinned can throw the first stone. Derjenige, der noch nie gesündigt hat, kann den ersten Stein werfen. Since I'm the only one who's never sinned, I'm the only one who can throw a stone. Da ich der Einzige bin, der noch nie gesündigt hat, bin ich der Einzige, der einen Stein werfen kann. And I'm not gonna do it. Doch ich werde es nicht tun. Woman, you can go. Frau, du kannst gehen. You are some kind of a rebellious kid, aren't you? Du bist ein rebellisches Kind, nicht wahr? Your dad said she should be stoned and you said you can go, woman. Dein Vater sagt, man sollte sie steinigen und du sagst, du kannst gehen, Frau? What's going on here? Was ist hier los? And some Christians still live with this confusion. Und manche Christen leben immer noch mit dieser Verwirrung. Have you guys heard the Catholic version of the story from John chapter 8 where they brought this woman to Jesus? Habt ihr schon mal die katholische Version der Geschichte aus Johannes Kapitel 8 gehört, wo sie diese Frau zu Jesus brachten? No. Nein? Would you like to hear it? Würdet ihr sie gerne hören? Yes. Ja? Na gut. Ihr habt mich darum gebeten. So here is the Catholic version. Hier ist also die katholische Version. They bring the woman caught in adultery to Jesus. Sie bringen die Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, zu Jesus. Timmick is already laughing, so you know the Catholic version, don't you? Timmick lacht schon. Du kennst also die katholische Version, oder? So they bring the woman and say, Jesus, the law says that this woman has to be stoned. Sie bringen also die Frau zu Jesus. Das Gesetz sagt, dass diese Frau gesteinigt werden muss. And Jesus says, und Jesus sagt, whoever is without sin, throw the first stone. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. And suddenly from behind him comes a big stone flying and hits the woman. Und plötzlich kommt von hinten ein großer Stein geflogen und trifft die Frau. And Jesus turns around. Jesus dreht sich um. And says, oh mother. Und sagt, och Mutter. That's the gap, because Mary was without sin, they believe. Yeah. Denn sie glauben, Maria sei ohne Sünde. Anyhow. Is God confused? Ist Gott verwirrt? Like we read the Old Testament and then we hear God is love and this doesn't seem to fit. So wie wenn wir das Alte Testament lesen und dann hören wir, dass Gott Liebe ist und das scheint nicht zu passen. Well, I heard Bill Johnson say something that I think is one of my favorite statements that he's ever made. Nun, ich habe Bill Johnson etwas sagen hören, das ich für eine meiner Lieblingsaussagen halte, die er je gemacht hat. He said, er sagte, Job provides the question, Jesus gives the answer. Hiob ist die Frage, Jesus ist die Antwort. Let me explain something to you. Ich möchte dir etwas erklären. The whole point of Christianity is Jesus, not the Old Testament. Der zentrale Punkt des Christentums ist Jesus, nicht das Alte Testament. If you read the Old Testament without the lenses of Jesus and his work, wenn du das Alte Testament ohne die Brille von Jesus und seinem vollbrachten Werk liest, it will always confuse you. Wird es dich immer verwirren? Why? Warum? Because remember. Weil, denk mal daran. Remember what Jesus taught us so clearly. Denk daran, was Jesus uns so deutlich gelehrt hat. Remember what the Apostle Paul told. Denk daran, was der Apostel Paulus uns gesagt hat. This is clear through many passages that I'm not going to mention here because there will be too many. Das wird in vielen Bibelstellen deutlich, die ich hier nicht aufzählen werde, weil es zu viele sind. The new covenant has been hidden since before the foundation of the world. It's always been hidden. Der neue Bund war schon vor der Erschaffung der Welt, seit Anbeginn der Welt verborgen. Er war schon immer verborgen. It was only revealed after Jesus had already died and gone to heaven. Er wurde erst offenbart, nachdem Jesus bereits gestorben und in den Himmel gegangen war. Through the holy prophets and the apostles. Durch die heiligen Propheten und die Apostel. So remember. Daher denk dran. If you try to find God and God's nature and heart outside of the finished work of Jesus, you're not going to figure it out. Wenn du versuchst, Gott und das Herz Gottes und seine Natur, sein Wesen außerhalb des vollbrachten Werks von Jesus zu verstehen, wirst du es nicht verstehen. Never. Niemals. Look what Colossians says. Schau dir an, was im Kolosserbrief steht. In chapter 1 and verse 15, Paul says this. In Kapitel 1, Vers 15 sagt Paulus Folgendes. Jesus is the image of the invisible God. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. And then he goes to say that everything was created by him and for him. Und dann sagt er weiter, dass alles durch ihn und für ihn geschaffen wurde. Remember. Erinnere dich. Paul is coming and teaching us this. Paulus kommt und lehrt uns Folgendes. God was invisible until he was revealed through Jesus. Gott war unsichtbar, bis er durch Jesus offenbart wurde. And for most Christians, God is visible in the Old Testament, but if he is, Paul was lying. Und für die meisten Christen ist Gott im Alten Testament sichtbar, aber wenn er das ist, lügt Paulus. So, it's so simple to resolve. Also ist es ganz einfach zu lösen. Never try to figure out God outside of Jesus Christ. You can't. Versuche niemals Gott außerhalb von Jesus Christus zu verstehen. Das kannst du nicht. Daniel, let me show you something. Ich will euch etwas zeigen. I have an invisible plastic bag right here in my hand. Ich habe eine unsichtbare Plastiktasche genau hier in meiner Hand. Can you see that? Kannst du sie sehen? Well, try to see. Dann versuche sie zu sehen. Do the very best that you can see it, even Udile. With your imagination. Gib dein Bestes, damit du sie sehen kannst, auch mit deiner Vorstellungskraft. Okay, describe this invisible bag to me. Okay, beschreibe mir diese unsichtbare Tasche. Yeah, come here, come here. Ja, komm her. Komm her, ja, natürlich. Es ist eine unsichtbare Tasche und du versuchst, sie zu sehen. So describe this bag to me. Also beschreibe mir diese Tasche. It's a black bag. Eine schwarze Tasche. Not so heavy. Nicht so schwer. Carrying it like this. Weil du sie so hältst. Full of gifts. Voller Geschenke. All right. Na gut. Look, I showed him an invisible bag. Schau, ich habe ihm eine unsichtbare Tasche gezeigt. He described it. A bag, black, not too heavy, full of gifts. Er hat sie beschrieben. Eine schwarze Tasche, nicht zu schwer, voller Geschenke. When I was talking about the invisible bag, this is the bag I had in mind. Als ich von einer unsichtbaren Tasche sprach, dachte ich an diese Tasche. Did Daniel describe it correctly? Hat Daniel sie richtig beschrieben? Totally wrong. Völlig falsch. It's Marek's wife's bag, I think, because that's what she was saying. Es ist die Tasche von Marek's Frau, denke ich, denn genau da hat sie gesessen. Also, Therese ist nicht hier, aber sie liebt mich. Also werde ich ihre Handtasche öffnen. Oh, she loves me. Sie liebt mich. Sie kann ihre Liebe zu mir beweisen. Everybody's, oh, Debbie's falling off back. That's okay. Debbie fällt vom Stuhl. Das ist schon okay. No gifts in there, Daniel. Da sind keine Geschenke drin, Daniel. Not a single gift in there. Kein einziges Geschenk ist da drin. So, I'm sorry, Daniel. Es tut mir so leid, Daniel. You got everything totally wrong. Du hast alles völlig falsch interpretiert. Look what I've just done to you. Schaut mal, was ich gerade gemacht habe. I've explained the Old Testament God to you. Ich habe euch den Gott des Alten Testaments erklärt. If the Bible says God was invisible until he revealed in Jesus, why are we trying to figure out what the bag looks like and what's in it? Die Bibel sagt, dass Gott unsichtbar war, bis er sich in Jesus offenbarte. Warum versuchen wir dann herauszufinden, wie die Tasche aussieht und was drin ist? But isn't that what we've done? Genau das tun wir doch, oder? It's black. Sie ist schwarz. There are a lot of gifts in there. Da sind eine Menge Geschenke drin. But think. Doch überleg mal. He was invisible. Hidden, completely hidden. Er war unsichtbar, versteckt, völlig verborgen. Until finally in Christ he was revealed. Bis er schließlich in Christus offenbart wurde. So once I understood this, sobald ich das verstanden hatte, I have settled it in my heart that I will never ever try to figure out God outside of Jesus. Habe ich in meinem Herzen beschlossen, dass ich nie wieder versuchen werde, Gott außerhalb von Jesus zu verstehen. Do you know, and this was so offensive to the Pharisees. Genau das war für die Pharisäer so anstößig. And this was so confusing to the disciples. Das verwirrte auch die Jünger. Do you know, we judge the Pharisees. I know we do. Wir verurteilen die Pharisäer. Ich weiß, dass wir das tun. You know, oh, these Pharisees, blah, blah, blah, blah, blah. Du weißt schon, diese Pharisäer, bla bla bla bla bla bla bla. But since I've understood the things I understand today, I actually have a lot of compassion on them. Aber seit ich das erkannt habe, was ich heute weiß, habe ich wirklich viel Mitleid mit ihnen. I know Jesus confronted the motives of the hearts. Ich weiß, dass Jesus die Motive der Herzen konfrontiert hat. Teresa. Teresa. I need to confess my sin. Ich muss meine Sünden bekennen. Do you love me? Liebst du mich? Yes, I told the people that yes, you love me. Ja, ich habe den Leuten gesagt, dass du mich liebst. Ich habe es allen gesagt. I needed to demonstrate a truth. Ich musste eine Wahrheit demonstrieren. So I took your purse and brought it up here. Also nahm ich deine Handtasche und brachte sie hier hoch. And Daniel said. Daniel sagte. The purse is full of gifts. Dass die Handtasche voll mit Geschenken ist. So I put it here on the table. Also habe ich sie hier auf den Tisch gelegt, ich öffnete den Reißverschluss und ich schaute hinein, um zu sehen, ob sie voller Geschenke ist. Liebst du mich immer noch? Danke. Seht ihr, ich habe euch gesagt, dass ihr mich liebt. Ich habe es euch gesagt. Ach, ihr seid so unfassbar. Ich habe nie an ihrer Liebe zu mir gezweifelt. Ich kenne ihr Wesen. Ich kenne ihren Charakter. Da haben wir es. Ich hoffe, ihr habt eure Lektion gelernt, Leute. Aber denkt daran, was wir gemacht haben. Wir haben so viele doctrines and theologies figure out an invisible God through our own imagination of what the Bible verses mean. Wir haben so viele Lehren und Theologien entwickelt. Wir stellen uns einen unsichtbaren Gott vor, indem wir uns ausmalen, was die Bibelverse bedeuten. Isn't that true? Ist dem nicht so? What was so offensive? Was war so anstößig? To the Pharisees and to the religious people at the time of Jesus. Für die Pharisäer und die religiösen Menschen zur Zeit Jesu. Because they had a perfect idea of God. Sie hatten eine perfekte Vorstellung von Gott. And their idea of God was based on the scriptures. Und ihre Vorstellung von Gott beruhte auf der Heiligen Schrift. The Pharisees did not have an idea of God that was not taken from the Bible. Und that they had in the time. Die Pharisäer hatten keine Vorstellung von Gott, die sie nicht aus der Bibel ableiteten. It's just they didn't understand the things. Sie haben es einfach nicht verstanden. And then comes a guy and he claims to be the son of the God that they believe in. Und dann kommt ein Mann und behauptet, er sei der Sohn des Gottes, an den sie glauben. But that guy does everything opposite of what they believe God wants them to do. Aber dieser Kerl tut das Gegenteil von allem, was sie glauben, dass Gott von ihnen verlangt. No wonder they were constantly offended and confused. Kein Wunder, dass sie ständig beleidigt und verwirrt waren. No wonder they wanted to kill him. Kein Wunder, dass sie ihn umbringen wollten. How can you dare to claim him as your father? Wie kannst du es wagen, ihn als deinen Vater zu bezeichnen? When your father is angry and you are not angry, only at us. Während dein Vater zornig ist, bist du nicht zornig, nur auf uns. Your father said. Dein Vater sagte. You pick up a stick on the Sabbath, you've got to be killed. Wenn du am Sabbat einen Stock aufhebst, wirst du getötet. And you are constantly working on the Sabbath, healing the sick. Doch du arbeitest ständig am Sabbat und heilst die Kranken. And when we confront you. Und wenn wir dich damit konfrontieren. That God said, don't work on the Sabbath. Dass Gott gesagt hat, du sollst am Sabbat nicht arbeiten. You tell us. Dann sagst du zu uns. My father always works and I have to work too, but your father doesn't work on the Sabbath. Mein Vater arbeitet immer und ich muss auch arbeiten, aber dein Vater arbeitet nicht am Sabbat. So their God didn't work on the Sabbath, but Jesus said that his God works on the Sabbath and they're supposed to be the same God. Ihr Gott arbeitete also nicht am Sabbat, aber Jesus sagte, dass sein Gott am Sabbat arbeitet und das sollte derselbe Gott sein. That's how confused we get. So sind wir verwirrt. It's how confused we get if we try to figure out God outside of Jesus Christ. Wir sind so verwirrt, wenn wir versuchen, Gott außerhalb von Jesus Christus zu verstehen. Guys. Leute. 3.5 years. 3.5 Jahre. Let's imagine. Stellen wir uns vor. Let's imagine that I'm not leaving tomorrow. Dass ich morgen nicht abreise. I've decided to actually stay here. Ich habe beschlossen, hier zu bleiben. Until the end of my life. Bis an mein Lebensende. I said, let's imagine, people. Ich sagte, stellen wir uns vor, Leute. Roman says, finally. Roman sagt, endlich. But Roman, my story is not finished. Roman, meine Geschichte ist noch nicht fertig. I am going to move into your house. Ich werde in dein Haus einziehen. And I'm going to live there till the end of my life. Und dort bis an mein Lebensende leben. That I'm going to move in with them. Dass ich bei ihnen einziehe. And I'm going to say. Und ich sage. Roman, I'm going to be with you and Danka for every day, all day. Roman, ich werde bei dir sein, bei dir und Danka, jeden Tag, den ganzen Tag. When you go to work, I'm going with you to work. Wenn du zur Arbeit gehst, werde ich mit dir zur Arbeit gehen. Ich werde in deiner Firma für dich arbeiten. You're not gonna get a break from me for 3.5 years. 3.5 Jahre lang wirst du keine Pause von mir bekommen. Only at night. Nur nachts. Okay, when you sleep. Okay, wenn du schläfst. And after 3.5 years. Und nach 3.5 Jahren. Look at Roman and Danka. Schaue ich mir Roman und Danka an. And I say. Und ich sage. I've been with you so long and you still don't know me. Ich bin schon so lange mit euch und ihr kennt mich immer noch nicht. That would be very sad. Das wäre sehr traurig. Very sad. Sehr traurig. But that's what happened to Jesus. Doch genau das ist Jesus passiert. In John chapter 14. In Johannes Kapitel 14. This is just before Jesus leaves this earth. Das ist kurz bevor Jesus die Erde verlässt. He has a discussion with the disciples. Er unterhält sich mit seinen Jüngern. And then here is the question. Und dann kommt die Frage. Can you please show us the Father? Kannst du uns bitte den Vater zeigen? And how does Jesus respond? Und was antwortet Jesus? I've been with you for so long and you still don't know me. Ich bin schon so lange bei euch und ihr kennt mich immer noch nicht. Catch this revelation. Schnapp dir diese Offenbarung. They never said, Jesus, help us to get to know you. They didn't say that. Sie haben nie gesagt, Jesus, hilf uns, dich kennenzulernen. Das haben sie nicht gesagt. They said, Jesus, please, will you finally help us to get to know the Father? Sie sagten, Jesus, bitte, hilf uns endlich, den Vater kennenzulernen. You would only show us the Father, Jesus, show us. Wenn du uns nur den Vater zeigen würdest, Jesus, zeig ihn uns. Jesus said, so long have I been with you and you don't know me. Und Jesus sagte, ich bin schon so lange bei euch und ihr kennt mich nicht. If you think you can know only a little bit of God outside of Jesus, you will never know God. Wenn du denkst, dass du nur ein bisschen von Gott außerhalb von Jesus kennenlernen kannst, wirst du Gott nie kennenlernen. What do you think? Was denkst du? Why there is not one single day of my week? Warum es nicht einen einzigen Tag in meiner Woche gibt? I don't spend at least some time in the Gospels. An dem ich nicht wenigstens etwas Zeit in den Evangelien verbringe. So that I can get to know God better. Damit ich Gott besser kennenlernen kann. I can only see him in Jesus. Ich kann ihn nur in Jesus sehen. Do you know what I tell religious people? Weißt du, was ich religiösen Menschen sage? So if you're a little bit religious, this would be a good homework for you. Wenn du also ein bisschen religiös bist, wäre das eine gute Hausaufgabe für dich. Spend 3 months. Verbringe 3 Monate. Where you do not read anything whatsoever in the Bible. In denen du nichts, aber auch gar nichts in der Bibel liest. Except the Gospels. Außer den Evangelien. That's the only thing you read for the next 3 months. Das ist das Einzige, was du in den nächsten 3 Monaten liest. When you read the gospel, und wenn du die Evangelien liest, you ignore everything that Jesus said. Ignorierst du alles, was Jesus gesagt hat. All of his teachings. Alles, was er gelehrt hat. No, I'm not telling people ignore what Jesus said. I'm just telling you for 3 months to get rid of your religious attitude. Nein, ich sage nicht, dass die Menschen ignorieren sollen, was Jesus gesagt hat. Ich sage dir nur für 3 Monate, um eine religiöse Einstellung loszuwerden. Ich sage dir nicht, dass du ignorieren sollst, was Jesus gesagt hat. And for 3 months, the only thing you focus on is how Jesus lived. Und 3 Monate lang konzentrierst du dich nur darauf, wie Jesus gelebt hat. That's all you do. Das ist alles, was du tust. Carefully study the gospel, how he acted. Studiere sorgfältig die Evangelien, wie er gehandelt hat. And every time you see that, und jedes Mal, wenn du das siehst, you pause and you stop and you say, that's exactly how God is. Hältst du inne und sagst, genau so ist Gott. So for instance, zum Beispiel, you see the guy saying, God, Jesus, I believe, help my unbelief. And Jesus heals the child. What does it mean? Even with unbelief, the Father wants you to be healed. Der Mann sagt, Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und Jesus heilt das Kind. Was bedeutet das? Selbst wenn du keinen Glauben hast, will der Vater, dass du geheilt wirst. Then you come to Matthew chapter 9. Dann kommst du zu Matthäus Kapitel 9. Jesus saw the multitudes. Jesus sah die Menschenmengen. He was moved. That's verse 35 on. In Vers 35 steht, he was moved with compassion. Er war von Mitleid ergriffen. And he saw there were sheep without shepherd. Und er sah, dass sie wie Schafe ohne Hirten sind. And he healed all of the sick. And then you stop and say, wow, that's God. God always wants every sick to be healed. Und er heilte all die Kranken. Und dann hältst du inne und sagst, wow, so ist Gott. Gott will immer, dass alle Kranken geheilt werden. And then you stop and say, if Jesus is the perfect representation of God, that means God has compassion on the sick. He doesn't judge them for their unbelief. Und dann hältst du inne und sagst, wenn Jesus das perfekte Abbild Gottes ist, bedeutet das, dass Gott Mitleid mit den Kranken hat. Er verurteilt sie nicht wegen ihres Unglaubens. And then you see how he multiplied bread and fish. Dann siehst du, wie er Brot und Fische vermehrt. And then you see that the Gospels say he did it because he cared for the hungry. Dann siehst du, dass das Evangelium sagt, er tat es, weil er sich um die Hungrigen kümmerte. And then you stop and say, wow, that's my God cares for my provision. Und dann hältst du inne und sagst, wow, das ist mein Gott kümmert sich um meine Versorgung. Carefully, constantly study the Gospels. Und wenn du die Evangelien sorgfältig und kontinuierlich studierst, see how Jesus is caring, loving, kind. Siehst du, wie fürsorglich, liebevoll und gütig Jesus ist. He doesn't condemn. Er verdammt nicht. He cared for the prostitute that the religious guy judged. Er kümmerte sich um die Prostituierte, die der religiöse Mann verurteilte. And then every time you stop and you just take time in heart and say, that's my God, even the God of the Old Testament, because there is only one God. Und jedes Mal, wenn du innehältst und dir Zeit in deinem Herzen nimmst und sagst, das ist mein Gott, sogar der Gott des Alten Testaments, denn es gibt nur einen Gott. When the question comes to your mind. Und wenn dir dann die Frage in den Sinn kommt. But when you read the Old Testament, God seems to be so different. You say, I don't care what I read in the Old Testament, I only see God in Jesus. Aber wenn man das Alte Testament liest, scheint Gott so anders zu sein, dann sagst du, es ist mir egal, was ich im Alten Testament lese, ich sehe Gott in Jesus. Vergiss nicht. Nobody can know God unless he knows him through Jesus. It's an impossibility. Niemand kann Gott kennenlernen, wenn er ihn nicht durch Jesus kennenlernt. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. He is the mystery that's been finally revealed. Er ist das Geheimnis, das endlich offenbart worden ist. You know, there are many reasons why Jesus came to earth. Es gibt viele Gründe, warum Jesus auf die Erde gekommen ist. And if when I ask people why did Jesus come? Und wenn ich die Menschen frage, warum ist Jesus gekommen? Christians always can quote a lot of Bible verses. Zitieren Christen immer eine Menge Bibelverse. And I understand there are a lot of reasons. Mir ist klar, dass es viele Gründe gibt. You know, the Bible says in 1 John chapter 3. Die Bibel sagt in 1. Johannes Kapitel 3, ich denke in Vers 8. That Jesus came to destroy the works of Satan. Dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Satans zu zerstören. Das ist wahr. Jesus came to seal the new covenant. That's true. Jesus kam, um den neuen Bund zu besiegeln. Das ist wahr. Jesus came for a whole bunch of reasons. Jesus kam aus einer ganzen Reihe von Gründen. But the reason that most Christians forget why Jesus came. Aber der Grund, den die meisten Christen vergessen, warum Jesus kam, ist is to show us the Father that nobody could ever figure out before Jesus came. Um uns den Vater zu zeigen, den niemand vor Jesu kommen je verstehen konnte. That's the reason that most Christians forget. Das ist der Grund, den die meisten Christen vergessen. And this is a truth that's become so important to me. Genau diese Wahrheit ist mir so wichtig geworden. That I really want you to keep coming back to the place. Ich möchte wirklich, dass du immer wieder zu dem Punkt zurückkehrst. Where you make the decision that if I can't see it in Jesus, it's not God. I just decide it's not God. Wo du die Entscheidung triffst, wenn ich es nicht in Jesus sehen kann, ist es auch nicht Gott. Because Jesus is the one who showed me the Father. Denn Jesus ist derjenige, der mir den Vater gezeigt hat. And this will help you to get a real good picture of God. Das wird dir helfen, ein richtig gutes Bild von Gott zu bekommen. Look, once you see God the right way, this wonderful, loving, caring God. Wenn du Gott erst einmal richtig siehst, diesen wunderbaren, liebenden, fürsorglichen Gott. You will read the Old Testament differently too. Wirst du auch das Alte Testament anders lesen? Isn't it so true? Ist es nicht so? That most Christians think that throwing Adam and Eve out of the Garden of Eden was a judgment. Dass die meisten Christen denken, dass der Rauswurf von Adam und Eva aus dem Garten Eden ein Strafgericht war. But it wasn't judgment, it was the first act of grace. Aber es war kein Gericht, sondern der erste Akt der Gnade. How can that be an act of grace to put those two people out of the garden when they did something wrong? Wie kann es ein Akt der Gnade sein, diese beiden Menschen aus dem Garten zu werfen, weil sie etwas falsch gemacht haben? It was a sign of God's incredible loving caring nature. Es war ein Zeichen für Gottes unfassbare liebevolle und fürsorgliche Natur. Look, after they sinned and came into being, how quickly all of humanity became evil. Schau mal, nachdem sie gesündigt hatten und sich vermehrt hatten, wie schnell die ganze Menschheit böse wurde. What would have happened if God would have let them in the Garden of Eden? Was wäre passiert, wenn Gott sie in dem Garten Eden gelassen hätte? They could have all eaten from the tree of life, which means they would have never died. Sie hätten alle vom Baum des Lebens essen können, was bedeutet, dass sie nie gestorben wären. Can you only imagine what world you would live in today if God would have left them in the Garden of Eden? Kannst du dir nur vorstellen, in welcher Welt du heute leben würdest, wenn Gott sie im Garten Eden gelassen hätte? As this incredible, wonderful God, you suddenly even see this act is an act of goodness of God. Wenn du Gott als diesen unfassbar wunderbaren Gott siehst, siehst du diese Tat plötzlich als einen Akt der Güte Gottes. He cared so much for us. Er sorgte sich so sehr um uns. He had to close the access to the tree of life. Dass er den Zugang zum Baum des Lebens versperren musste. But we have read so many things without Jesus. Aber wir lesen so viele Dinge ohne Jesus. Denk mal nach. Why does God hate sin? Warum hasst Gott Sünde? Religion tells us, oh, God hates sin because God is holy and a holy God has to hate sin. Die Religion sagt uns, oh, Gott hasst Sünde, weil Gott heilig ist und ein heiliger Gott Sünde hassen muss. I don't believe that. Das glaube ich nicht. I do not believe that at all. Das glaube ich überhaupt nicht. If I would believe that, wenn ich das glauben würde, Jesus would have never let the woman in adultery go free. Never. So hätte Jesus die Frau im Ehebruch nie gehen lassen, niemals. He didn't. Hätte er nicht. Look what Jesus did. Schau, was Jesus getan hat. I'm not going to condemn you. Frau, ich werde dich nicht verdammen. But he didn't finish there. Doch er hörte da nicht auf. He said, hey, go und and sin no more. Er sagte, geh und sündige nicht mehr. Jesus never, never, never showed that sin is okay. He never did that. Jesus hat nie gezeigt, dass Sünde okay ist. Das hat er nie getan. Because sin is never okay. Denn Sünde ist niemals in Ordnung. So why does God hate sin? Warum also hasst Gott die Sünde? Because God loves you. Weil Gott dich liebt. See, God's hatred for sin is not motivated by his holiness, but it's motivated by his incredible perfect nature. Gottes Hass auf die Sünde ist nicht durch seine Heiligkeit motiviert, sondern durch sein unfassbar vollkommenes Wesen. Stanislav. If your little girl, wenn dein kleines Mädchen, if your little girl would take a very razor blade sharp big knife, wenn dein kleines Mädchen ein rasierklingenscharfes großes Messer nehmen würde, would you be happy? Wärst du dann glücklich? You would immediately take it away from her. Du würdest es ihr sofort wegnehmen. Would you be angry that you took it, or would you be motivated by love for your girl to protect? Wärst du zornig, dass sie es genommen hat, oder wärst du von der Liebe zu deinem Mädchen motiviert, es zu beschützen? Of course. Natürlich. If he loves his little girl, he cannot say, it's okay, play with whatever you want to. Yes. Wenn er sein kleines Mädchen liebt, kann er nicht sagen, es ist okay, spiel womit du willst. That's not love. Das ist keine Liebe. God knows how sin destroys the people that he thinks are so special. That's why he hates sin. Gott weiß, wie Sünde die Menschen zerstört, die er so besonders findet. Deshalb hasst er die Sünde. The Bible talks about the deceitfulness of sin. Die Bibel spricht darüber, wie trügerisch die Sünde ist. Sin is so deceptive. It lies to you and tells you it's going to be good for you, when in reality it just makes everything bad. Die Sünde ist so täuschend, dass sie dich anlügt und dir sagt, dass sie gut für dich ist, aber in Wirklichkeit macht sie alles nur schlecht. For sin is motivated by his amazingly good character. Gottes Hass auf die Sünde ist also durch seinen fantastisch guten Charakter begründet. Because he loves the people so much, he doesn't want them to be so destroyed. Weil er die Menschen so sehr liebt, will er nicht, dass sie so zerstört werden. And also sin terribly distorts our image of God. Und außerdem verzerrt die Sünde unser Bild von Gott auf schreckliche Weise. You know, so if you once you understand this, sobald du das verstehst, you will understand that even throughout the Old Testament everything points to Jesus, which points to an incredible good God. Wirst du auch verstehen, dass sogar im Alten Testament alles auf Jesus hinweist, der auf einen unglaublich guten Gott verweist. Years ago, probably about, I don't know, maybe 20 years ago. Vor vielen Jahren, vielleicht vor etwa 20 Jahren. I was hit by this statement from John chapter 1. Traf mich die Aussage aus Johannes Kapitel 1. The law came through Moses. Das Gesetz kam durch Mose. But grace and truth came through Jesus Christ. Aber Gnade und Wahrheit kamen durch Jesus Christus. So steht es in Johannes 1. So look at this beautiful statement. Schau dir diese schöne Aussage an. What does the law do? Was macht das Gesetz? The only thing the law does is show you how bad you are. Das Einzige, was das Gesetz tut, ist dir zu zeigen, wie schlecht du bist. That's the only thing it does. Das ist das Einzige, was es tut. Messed up again. Du hast es wieder vermasselt. Couldn't do what I told you to do. Du konntest nicht tun, was ich dir gesagt habe. See, the law is nothing. It always brings judgment and condemnation. Das Gesetz ist nichts. Es bringt immer Gericht und Verdammnis. But in reality, the law is the problem. The problem is us. Aber in Wirklichkeit ist nicht das Gesetz das Problem. Das Problem sind wir. Paul says to Timothy, the law is good. Denn Paulus sagt zu Timotheus, das Gesetz ist gut. We who can't keep the law are bad. Wir, die wir das Gesetz nicht halten können, sind schlecht. So what has religion done? Was hat also die Religion bewirkt? Religion makes God, who gave the law, the bad guy, when in reality we were the bad guys. Die Religion macht Gott, der das Gesetz gegeben hat, zum Bösewicht. Aber in Wirklichkeit sind wir die Bösewichte. If we would have been people who would followed God's instruction, the law is good for us too. Wenn wir Menschen gewesen wären, die Gottes Anweisungen befolgt hätten, wäre das Gesetz auch für uns gut gewesen. But God gave the law to show us that we are the problem. He has never been the problem. Aber Gott hat das Gesetz gegeben, um uns zu zeigen, dass wir das Problem sind. Er ist nie das Problem gewesen. So once we understand that, sobald wir das verstehen, we realize this beautiful thing. Erkennen wir diese schöne Sache. That Moses brought the law. Mose brachte das Gesetz. It showed us how messed up we are. We can't even do what God wants us to do. Das zeigte uns, wie verkorkst wir sind. Wir können nicht einmal das tun, was Gott von uns verlangt. And then God sent his son Jesus Christ. Dann schickte Gott seinen Sohn Jesus Christus. Who is full of truth and grace. Der voll von Wahrheit und Gnade ist. Look how beautiful. Schau, wie schön das ist. Jesus was not only full of grace, he was full of truth and grace. Jesus war nicht nur voller Gnade, er war auch voller Wahrheit und Gnade. The truth was, die Wahrheit war, that the adultery in John chapter 8 destroyed the woman. Dass der Ehebruch in Johannes 8 die Frau zerstört hat. And Jesus never ignored the truth. Jesus ignorierte die Wahrheit niemals. I don't condemn you, now just keep back and sleep with whoever you want. Er sagte nicht, ich verdamme dich nicht, geh zurück und schlaf mit wem du willst. No. Nein. He extended the grace to her. Er hat ihr die Gnade gewährt. And then he brought the truth. Und dann brachte er die Wahrheit. Don't do it. It's not good for you. Tu es nicht. Es ist nicht gut für dich. Once you see that this is the heart of the Father. Sobald du siehst, dass dies das Herz des Vaters ist. The heart of the Father is never motivated by anything else but love. Dass das Herz des Vaters nie von etwas anderem als von Liebe motiviert ist. Then you are going to suddenly see a God that cares about me even when he tells me don't do it. Dann wirst du plötzlich einen Gott sehen, der sich um dich kümmert, auch wenn er dir sagt, dass du es nicht tun sollst. Do you know, I love Colossians. Ich liebe den Kolosserbrief. Just this week I decided I'm going to go through Colossians again, verse by verse, slowly. I'm still stuck at chapter 1, verse 1, and I've started last month. Erst diese Woche habe ich beschlossen, den Kolosserbrief noch einmal durchzugehen, Vers für Vers, langsam. Ich stecke immer noch in Kapitel 1, Vers 1 fest, das ich letzten Montag angefangen habe. Stuck in Colossians 1, that's the only... That's what I read all week, Colossians 1, verse 1. Ich stecke also in Kolosser 1 fest. Das ist das Einzige, das ich die ganze Woche gelesen habe. Aber ich gehe jetzt den Kolosserbrief noch einmal durch. Such a fascinating epistle. Es ist ein faszinierender Brief. And in chapter 2, verse 17, und in Kapitel 2, Vers 17, Paul is telling us that Jesus is the substance of all of the things in the Old Testament. Sagt uns Paulus, dass Jesus die Substanz aller Dinge im Alten Testament ist. Let's read it. Lass uns das lesen. Colossians chapter 2 verse 17. Kolosser Kapitel 2 Vers 17. You know, so let's start in verse 16. Fangen wir bei Vers 16 an. Paul says, so let no one judge you in food or in drink or regarding a festival or a new moon or Sabbath. Paulus sagt, so soll euch niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen einem Fest oder Neumond oder Sabbat. Which are a shadow of things to come, but the substance is Christ. Sie sind nur ein Schatten von dem, was kommen wird, aber die Substanz ist Christus. Schau, was Paulus sagt. All of those laws, those rules, those rituals that are all written all over the Old Testament. All diese Gesetze, Regeln und Rituale, die im Alten Testament stehen. They are nothing else but a shadow. Sie sind nichts anderes als ein Schatten. But the substance is Christ. Aber die Substanz ist Christus. Let's imagine. Stellen wir uns vor, that Debbie says to me, dass Debbie zu mir sagt, sweetheart, Schatz, I'm not going to fly home to Brazil with you. Ich fliege nicht mit dir nach Brasilien zurück. Because you've promised me 2 years ago you will build me a house and I still don't have a house. Denn du hast mir vor 2 Jahren versprochen, mir ein Haus zu bauen und ich habe immer noch kein Haus. Ich werde bei Roman und Danka bleiben. Dort habe ich ein schönes Haus. So you can go wherever you want to. I'm gonna stay here. Du kannst also gehen, wohin du willst. Ich bleibe hier. And when the house is finished, und wenn das Haus fertig ist, send me a message and send me the ticket and I'll come. Schick mir eine Nachricht und das Ticket und ich werde kommen. And I said, yeah, I can understand that. That's okay. Ich sage, ja, das verstehe ich. Das ist okay. So she will stay with Roman and Danka. Also bleibt sie bei Roman und Danka. Now finally the house will be ready. Endlich ist das Haus fertig. And I have not seen Debbie now for over a year. Ich habe Debbie nun seit über einem Jahr nicht mehr gesehen. You know, and then I know she's coming on that day. Dann erfahre ich, dass sie an diesem Tag kommen wird. A beautiful sunny day, like always in Teresina. Ein schöner sonniger Tag, wie immer in Teresina. And there she walks in the door. Dann kommt sie zur Tür herein. She comes closer to me. Sie kommt näher auf mich zu. And there I see her shadow. Und ich sehe ihren Schatten. Like I see your shadow, right? so wie ich jetzt deinen Schatten sehe. And I throw myself on the floor. Und ich werfe mich auf den Boden. And I kiss the shadow. Und ich küsse den Schatten. And I hug the shadow. Ich umarme den Schatten. Crazy, crazy, because you finally. Verrückt, verrückt, endlich. She stands and she said, und sie steht und sagt, I always knew it's not good for you to live without me. Ich wusste schon immer, dass es nicht gut für dich ist, ohne mich zu leben. But I didn't know it's that bad. Aber ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. I never imagined that. Das hätte ich mir nie vorstellen können. What are you doing on the floor kissing my shadow? Was machst du auf dem Boden und küsst meinen Schatten? Think what the Bible says. Denk darüber nach, was die Bibel sagt. All of the things that we read in the Old Testament are just the shadow. All die Dinge, die wir im Alten Testament lesen, sind nur der Schatten. The substance is Christ. Die Substanz ist Christus. Why do we still kiss the shadow and get the wonder we're so confused? Warum küssen wir also immer noch den Schatten? Kein Wunder, dass wir so verwirrt sind. We are so confused because we quote things from the Old Testament. What about this? What about that? What about the other? Wir sind so verwirrt, weil wir Dinge aus dem Alten Testament zitieren. Was ist hiermit? Was ist damit? Was ist mit dem anderen? Focus on the shadow, you will be confused the rest of your Christian life. Wenn du deinen Fokus auf den Schatten legst, wirst du für den Rest deines christlichen Lebens verwirrt sein. Look at Jesus. Schau auf Jesus. And then every question will be answered. Dann wird jede Frage beantwortet werden. Do you know what has disturbed me quite frequently? Weißt du, was mich schon oft beschäftigt oder gestört hat? That I know a lot of Christian and Bible teachers and Bible students. Ich kenne eine Menge Christen, Bibellehrer und Bibelstudenten. They know the Bible verses perfectly. Sie kennen die Bibelverse perfekt. They can quote to you the scriptures perfectly. Sie können dir die Bibelstellen perfekt zitieren. But they don't know Jesus. Aber sie kennen Jesus nicht. They know about Jesus. Sie wissen über Jesus Bescheid. But they don't know Jesus. Aber sie kennen Jesus nicht. If Jesus is the substance of everything in the Old Testament, then how can you not get to know Jesus as priority number one? Wenn Jesus die Substanz von allem im Alten Testament ist, wie kannst du dann Jesus nicht als Priorität Nummer 1 kennenlernen wollen? Allow me to say something. Erlaube mir etwas zu sagen. If the written word doesn't lead you to the living word, you are misapplying the written word. Wenn dich das geschriebene Wort nicht zum lebendigen Wort führt, wendest du das geschriebene Wort falsch an. If the written word doesn't lead you to the living word, you've done it all wrong, my friend. Wenn dich das geschriebene Wort nicht zum lebendigen Wort führt, hast du alles falsch gemacht, mein Freund. The written word makes us confused. But the living word reveals the true God to us. So, das geschriebene Wort macht uns verwirrt, aber das lebendige Wort offenbart uns den wahren Gott. Jesus is the word became flesh. Jesus ist das fleischgewordene Wort. You know, I used to be so proud of my knowledge of the Bible. Früher war ich so stolz auf meine Kenntnisse der Bibel. Today, really, the only thing I care about is to get to know Jesus better and through him get to know God better. Heute geht es mir wirklich nur noch darum, Jesus besser kennenzulernen und durch ihn lerne ich Gott besser kennen. Christian life has become so simple for me. Das christliche Leben ist für mich so einfach geworden. God is good, he's so amazingly good, he's so wonderful, and I want to get to know him even better. Gott ist gut, er ist so unfassbar gut, er ist so wunderbar und ich will ihn noch besser kennenlernen. I'm gonna know him through the Bible. I can only get to know him through Jesus in the Bible. Und ich kann ihn nicht durch die Bibel kennenlernen, sondern nur durch Jesus in der Bibel. Hast du mich gehört? You can't get to know God through the Bible. You can only get to know God through the Jesus in the Bible. Du kannst Gott nicht durch die Bibel kennenlernen, sondern nur durch den Jesus in der Bibel. If you could get to know God through the Bible, everybody, all of the Pharisees would have known him perfectly. Wenn du Gott durch die Bibel kennenlernen könntest, hätten ihn alle Pharisäer perfekt gekannt. So I made a decision many, many years ago. Deshalb habe ich vor vielen, vielen Jahren eine Entscheidung getroffen. I need to get to know Jesus as good as possible on this earth. Dass ich Jesus so gut wie möglich auf dieser Erde kennenlernen muss. That's how I get to know God as good as possible. Nur so kann ich Gott so gut wie möglich kennenlernen. That's how my life will be in peace. Nur so wird mein Leben in Frieden sein. You cannot prove to me from the Gospels that Jesus has ever been a bad guy. Denn du kannst mir aus den Evangelien nicht beweisen, dass Jesus jemals ein schlechter Mann gewesen ist. Even the disciples, he didn't throw out when they kept messing up. Selbst die Jünger hat er nicht rausgeschmissen oder aufgegeben, als sie immer wieder Mist gebaut haben. Jesus didn't fire Judas when he found out he stole money from him. Jesus hat Judas nicht gefeuert, als er herausfand, dass er ihm Geld gestohlen hatte. Think. Denk mal nach. If Jesus is a perfect image of God, that means God doesn't get rid of you when you steal his money. Wenn Jesus das perfekte Abbild Gottes ist, bedeutet das, dass Gott dich nicht feuert, wenn du sein Geld stiehlst. That's a crazy thought, isn't it? Das ist ein verrückter Gedanke, oder? We think God already gets rid of us when we don't do what he likes. Und wir denken, dass Gott schon die Nase voll von uns hat, wenn wir nicht das tun, was ihm gefällt. Our image of God has been so thwarted, so distorted. Unser Bild von Gott ist so entstellt, so verzerrt worden. Jesus is spending the last moments with his disciples in John chapter 13. In Johannes Kapitel 13 verbringt Jesus die letzten Momente mit seinen Jüngern. And he celebrates the new covenant. Er feiert den neuen Bund. That is about to be put into place. Der bald in Kraft treten würde. And he takes the bread and gives it to everyone. And Judas was sitting there and Peter too was about to deny him. Er nimmt das Brot und teilt es an alle aus. Und Judas sitzt dort und auch Petrus steht kurz davor, ihn zu verleugnen. And Jesus shows me how God is. Und Jesus zeigt mir, wie Gott ist. What does it mean? Was bedeutet das? God's hand of kindness and forgiveness and mercy is extended even to the ones who will not repent. Gottes Hand der Güte, der Vergebung und der Barmherzigkeit wird auch denen gereicht, die nicht umkehren werden. Jesus could have said, Judas, you know. Jesus hätte auch sagen können, Judas, du nicht. Peter's gonna repent because I know the future. God revealed it to me, so he can celebrate the new covenant, but you know. Petrus wird Buße tun, denn ich kenne die Zukunft. Gott hat es mir offenbart. Er kann also den neuen Bund feiern, aber du nicht. But Jesus gave it to all. Aber Jesus hat es allen angeboten. Jesus even washed Judas's feet, because that's how the Father is. Jesus hat sogar Judas die Füße gewaschen, denn so ist der Vater. See, once you really understand that you can see God in Jesus, it's very hard for me to imagine you can still see a bad God. Sobald du wirklich verstehst, dass du Gott in Jesus sehen kannst, fällt es mir schwer, mir vorzustellen, dass du immer noch einen bösen Gott sehen kannst. Even at the arrest of Jesus. Selbst bei der Verhaftung von Jesus. Do you know what he said to Judas? Weißt du, was er zu Judas sagte? Friend, why have you come? Freund, warum bist du gekommen? That's God. He calls the one friend who is totally against God. Das ist Gott. Er nennt denjenigen Freund, der total gegen Gott ist. Do you know what? You can hate God and he will still love you. He showed it in Jesus. Und weißt du was? Du kannst Gott hassen und er wird dich trotzdem lieben. Er hat es in Jesus gezeigt. Some of the very last words that came out of the mouth of Jesus. Father, forgive them. They don't even know what to do. And this is God. Einige der allerletzten Worte, die aus dem Mund Jesu kamen. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. So ist Gott. Too long separated God from Jesus. That's what the religious people also did. Wir haben Gott zu lange von Jesus getrennt. Genau das taten die religiösen Menschen. No wonder we don't figure out God. Kein Wunder, dass wir Gott nicht begreifen. No wonder we can't understand God. Kein Wunder, dass wir Gott nicht verstehen können. Once you see that God is exactly how Jesus was when he walked the earth. Wenn du einmal siehst, dass Gott genauso ist wie Jesus war, als er auf der Erde wandelte. You can't doubt anymore that God is a million times better than you've ever imagined. Kannst du nicht mehr daran zweifeln, dass Gott millionenfach besser ist, als du es dir je vorstellen könntest? He restores you when you fail. Er stellt dich wieder her, wenn du versagst. Even when Jesus said. Selbst als Jesus sagte. And Jesus didn't say to the three disciples, Peter, James and John, watch and pray. He didn't say that to the three. Und Jesus sagte dies nicht zu den drei Jüngern, Petrus, Jakobus und Johannes, wacht und betet. Das hat er nicht zu den dreien gesagt. In Matthew it says clearly, and Jesus said to Peter. In Matthäus steht klar, und Jesus sagte zu Petrus. Peter, watch and pray so that you don't fall in temptation. Petrus, wache und bete, damit du nicht in Versuchung gerätst. And Peter ignored Jesus. Und Petrus ignorierte Jesus. And Peter messed up. Und Petrus hat es vermasselt. What did Jesus do? Was hat Jesus getan? Hey, I just want you to know that I've been praying for you that your faith wouldn't fail, and this is our God, people. Ich möchte nur, dass du weißt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht versagt. So ist unser Gott, Leute. It's time to stop preaching an angry God. Es ist Zeit, dass wir aufhören, einen zornigen Gott zu predigen. I don't care how many Old Testament Bible verses you throw into my face that God is angry. Show me in Jesus once where he was angry. Es ist mir egal, wie viele Bibelverse aus dem Alten Testament du mir ins Gesicht wirfst, dass Gott zornig ist. Zeig mir ein einziges Mal Jesus, wo er zornig war. I don't care what you think the shadow looks like. Es ist mir egal, was du denkst, wie der Schatten aussieht. I show you what the reality looks like. Ich werde dir zeigen, wie die Realität aussieht. Peter, you know, I know you're gonna mess up, but I'm praying for you, not judging you. Petrus, ich weiß, dass du es vermasseln wirst, aber ich bete für dich und verurteile dich nicht. And you know what, when you come back, you can actually restore the others too, okay? Und wenn du zurückkommst, kannst du auch die anderen wiederherstellen, okay? God is good, people. Gott ist gut, Leute. Because he's so good, he wants us to eat lunch. Und weil er gut ist, will er, dass wir zu Mittag essen. I'll see you at 2:30. Wir sehen uns um 14:30 Uhr.